Man hätte gemäß der Idee der sechs Archetypen von Kurt Vonnegut aus Kapitel 2 ihren Abstieg erzählen können, vom Millionär zum Tellerwäscher, die Geschichte zweier Menschen, die so unglücklich waren, dass sie vom Dasein als Prinz und Prinzessin zurücktreten wollten. Doch die englische Boulevardpresse entschied sich für eine der ältesten Dramaturgien. Die Frau ist schuld. Dieses sexistische Narrativ manifestiert sich im schlagzeilentauglichen Einwortkondensat Maxit. Nicht Hexit, nicht Harry Viderci. Nein, Meghan musste als Namensgeberin der größten Krise des Königshauses der letzten Jahre herhalten. Der Ausbruch aus dem narrativen Mustern, die Frauen zugewiesen werden, ist selbst ein eigenes Narrativ. Die moderne Form dieser Frauenfigur agiert dann etwa als Ehe-, Familien- oder Bandzerstörerin, womit wir bei Yoko Ono wären und der Idee der Antimuse, einer Weiterentwicklung der dämonischen Frau, die den Mann, in diesem Fall John Lennon, seines kreativen Genies beraubt, wie Delia einst Samson seiner Haare. Nachdem er die Beziehung eingegangen ist, verändert sich der einstige Junggeselle und Freigeist plötzlich, sein Geist wird vernebelt. Ono wird bis heute die Schuld an der Trennung der Beatles und an Lennons kreativer Umorientierung gegeben. Dabei gäbe es ohne ihre Mitarbeit und ihren kreativen Einfluss einen der wichtigsten Songs der Musikgeschichte nicht. Im Dokumentarfilm John und Yoko – Above Us Only Sky von 2018 beleuchtet der Regisseur Michael Epstein dank bis dato ungesehenem Filmmaterial die Entstehungsgeschichte des Songs Imagine und des gleichnamigen Albums und rehabilitiert dabei Onos enormen Anteil an dem Werk. Yoko Ono wiederum reflektierte ihr öffentliches Bild auf humorvolle Weise, als sie 2007 ihr Album »Yes, I'm a Witch Too« nannte.